Band 3, Kapitel 40 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 3, Kapitel 40. Solange die Römer, dem tückischen Wegweiser vertrauend, die falsche Richtung nach Osten verfolgt hatten, die sie immer tiefer in das Perserreich und in das sichere Verderben führte, hatten sich nur in Flanken und Rücken Reiterschwärme gezeigt, welche, ohne den Feind dem Vordringen auf seinem Irrweg aufzuhalten, ihn bloß beobachtend in weiter Ferne umkreisten. Sowie aber die richtige, die rettende Straße nach Norden eingeschlagen war, zogen sich von allen drei Seiten die Verfolger nah und näher heran. Ja, schon am folgenden Tage wirbelten auch in der Stirnseite jene dichten Staubwolken auf, welche die Annäherung der gefürchteten parthischen Bogenschützen andeuteten und zugleich verhüllten, die in jeder denkbaren Lage auf ihren windschnellen und wunderbar abgerichteten Rossen, sitzend, liegend, stehend, im Angriff und zumal in wirklicher oder verstellter Flucht die nie fehlenden Rohrpfeile entsandten. Anfangs täuschten sich die Römer die Hoffnung vor, es seien ihnen befreundete Bewohner von Corduene, die ihnen entgegenzügen, oder auch ein Rudel aufgescheuchter Wildesel. Und Eckhard, der eifrige Jäger, konnte sich, trotz des Verbotes, nicht enthalten, dem flüchtigen Wilde nachzueilen. Aber sehr bald sprengte er, noch viel rascheren Laufes zurück, zog einen Pfeil aus seiner Schulter und lachte. Mir scheint, diesmal war der Jäger der Esel. Von jetzt verging kein Tag, kein halber Tag mehr ohne Gefecht. Hinter dem Schleier der Geschwader wurden nun auf allen vier Seiten auch dichte Reihen persischen Fußvolks sichtbar. Die Römer waren offenbar umzingelt. Jeder Schritt nach Norden musste erkämpft werden. Man erfuhr von den wenigen Gefangenen, dass zwei Söhne Sapors, der neue Surenas, Merenas und dessen Bruder die vier feindlichen Heere befehligten. Die Allgegenwart dieser raschen und übermächtigen Feinde nötigte die Römer, nach dem beschwerlichen Tagemarsch jeden Abend mit Zeitverlust und Anstrengung ein befestigtes Lager zu schlagen, hinter Graben und Wall sich gegen das Heranfliegen der parthischen und arabischen Geschwader zu sichern. Einmal aber fehlte nur recht wenig, dass ein solcher plötzlicher Überfall gelang. Nach Sonnenuntergang erreichte der todmüde Zug ein Dorf Maronga. Es war verlassen, zum Teil verbrannt. Kein Körnlein Brot in den Häusern zu finden, die Zisterne verschüttet, all das wie gewöhnlich. Aber die noch stehenden Häuser schienen immerhin Deckung genug zu gewähren, die mühevolle Schaufelarbeit in dem lockeren Sand überflüssig zu machen. Jedoch in der Nacht erfolgte ein Überfall, den Merenas selbst leitete. Schon waren nicht nur arabische Wüstenreiter, auch Fußvolk und sogar Elefanten in die Straßen der Ortschaft eingedrungen. Nur mit äußerster Anstrengung gelang es Julian, die Feinde aus den brennenden Häusern wieder zu vertreiben. Seine gewaltigen Verluste zeigten ihm, dass mit dem neuen Surenas eine viel schärfere Kriegsführung über die Feinde gekommen war. Auch wurden die weichenden Römer offenbar nicht mehr so gefürchtet wie Weiland die vorwärtsdringenden. Und bei diesen selbst machten sich die schädlichen Einwirkungen eines Rückzugs spürbar, so begeistert das Heer an dem geliebten Führer hing. Bei dem Aufbruch aus dem leichenbedeckten Maronga fiel es einer Abteilung der keltischen Petulantes plötzlich ein, von dem Imperator ein Geldgeschenk für ihre Leistung zu verlangen. Lärmend umringten sie ihn, wie er zu Pferde steigen wollte, und hielten ihm scheltend vor, dass sie seit den lumpigen 100 Silberlingen, welche er aus der Beute von Masamalcha jedem Krieger gespendet, kein Geschenk mehr erhalten hätten. Das verdroß schwer das römische Gefühl in Julian. Traurig erwiderte er ihnen, »Reichtümer verlangt ihr? Nehmt sie nächstes Jahr dem Großkönig ab. Der hat sie, nicht ich, der ich nichts besitze, was ich nicht mit euch teile. Ich bin so arm wie Weiland Fabricius. Ich glaubte euch zu ehren, indem ich ganz wie einer von euch mit euch lebte. Wollt ihr aber andere Führung? Ihr braucht euch nicht mit Aufruhr zu beflecken. Ihr habt der tüchtigen Feldherrn außer mir genug. Ich sage es mit Stolz und Freude.« »So wählt euch einen von diesen. Wählt Jovianus zum Imperator. Gerne trete ich als Centurio in die Reihe der Schildner ein und lebe und sterbe als einfacher Kriegsmann.« Da schämten sie sich stark und baten ihn um Vergebung. Aber die unsäglichen Leiden dieses Rückzugs kehrten Tag für Tag wieder. Es ging gegen Ende Juni. Die ungewohnte Hitze in den baumlosen, schattenlosen Steppen ward für die unter ihren schweren Rüstungen keuchenden Söhne Germaniens, Galliens, Illyricums, ja auch für die Italiker unerträglich. Mancher tapfere Franke und Alamanne, der allen Pfeilen der Perser getrotzt, brach jetzt, von den Pfeilen der Mittagssonne getroffen, am Wege tot zusammen. Die Luft war von Wolken lästiger Mücken erfüllt, deren Stichwunden sich in Hitze und Staub meist entzündeten. Auch giftige Insekten fehlten nicht. Die Leichen zu bestatten nahm man sich nicht mehr Zeit, und so kennzeichneten den Zug des weichenden Heeres links und rechts vom Wege tote Menschen und Pferde, in tiefem Sande stecken gebliebene Karren, bis allmählig der Wind alles mit dem Staubsand der Steppe fußhoch zudeckte. Oben aber in den Lüften, aus der nahen Wüste durch den Leichengeruch angezogen, folgten unzählige Aasgeier, kreischend nach Fraß. Wie eine Wolke des Unheils verfinsterten sie zuweilen über dem traurigen Zuge die Sonne. Mit Grauen sahen dann die hastig, hastig weitereilenden empor. Sie wußten, welche Art von Bestattung ihrer wartete, ihnen drohte, sanken sie hier in die stacheligen, niedrigen Kräuter am Weg, um nie mehr aufzustehen. Auch auf diesem beschwerlichen Zug aber ließ Julian nicht ab, unter den Lasten und schweren Sorgen der Feldherrschaft sich mit seinen philosophischen, religiösen, mystischen Forschungen zu beschäftigen. Priscus, sein Lagerphilosoph, wie er ihn scherzend genannt hatte, der Lieblingsschüler des Aedesius und Mitarbeiter des schmerzlich beklagten Maximus, musste auf seinem Maultier stets neben Argos, dem weißen Kriegshengst des Imperators, einherreiten und unter der glühenden Mittagshitze, die auf der öden Steppe brütete, mit lechzender Zunge stellte dieser an den schweißtriefenden Weisen unablässig Fragen, zumal aus der vielbestrittenen, vieldeutigen Lehre des gemeinschaftlichen Meisters über die Unsterblichkeit der Seele. Allein schrecklicher noch als die Partherpfeile, schwerer als die Mittagshitze, bedrohte das schwerleidende Heer der Hunger. Die für 20 Tage berechneten Vorräte gingen rasch zu Ende, und noch immer war die ersehnte Grenze von Corduene nicht erreicht. Längst hatte Julian die Wagen mit Brot und getrocknetem Fleisch bei Tag und zumal bei Nacht durch verlässige Krieger bewachen lassen müssen, nicht gegen die Perser, gegen Diebstahl und Raub der eigenen, hungernden Scharen, denen schon nach den verlorenen ersten 10 Tagen der Tagesteil auf die Hälfte herabgemindert worden war. Nur das täglich sich steigernde Zusammenschmelzen der Kopfzahl ermöglichte die karge Ernährung der noch weiter stapfenden. Der Imperator begnügte sich mit einem Viertelteil, und dieses teilte er redlich mit seinem kleinen Schützling, dem Knaben Infortunatus, für den er außerdem den 1/8 einer Tagesnahrung in Anspruch nahm. Der Knabe hing an ihm mit der Dankbarkeit eines geretteten und liebevoll gepflegten jungen Tierleins. Alle entbehrlichen Pferde waren längst geschlachtet. Das Fleisch wurde nicht frisch verzehrt, sondern an den Lagerfeuern gedörrt und dann in kleinste Stücke zerschnitten, sorgfältig verwahrt, mitgeführt. Eine ähnliche, nur noch viel todesgefährlichere Plage als die Mücken bereitete in diesen Gegenden die unerhörte Zahl giftiger Schlangen, von der Art der Sandviper, die in dem heißen Boden ganz besonders zu gedeihen schienen und deren Biss bei der großen Hitze gar vielen der Unvorsichtigen, wann sie, ermüdet, sich in dem Nachtlager der Sandalen entledigt hatten, raschen, qualvollen Tod brachte. Eines Abends betrat der Feldherr mit dem Perserknaben das eben für ihn auf freiem Feld errichtete Zelt. Ein Teppich bedeckte den glutheißen Boden. Er legte die Beinschienen ab und warf sie neben sich. Da raschelte etwas zischend unter dem Teppich hervor. Eine Viper schoss, sich halb aufrichtend, gegen seine Wade. Schnell fuhr der Knabe mit dem nackten Arm dazwischen und ergriff die Schlange. Augenblicklich war sein Arm umringelt und gebissen. Er streifte sie ab und zertrat ihr den Kopf. Und er nickte lächelnd dem erschrockenen Freunde zu, der jetzt erst die Gefahr erkannte und eilig die Wunde aussog. Aber alsbald begannen, trotz des Oribasius Heilversuchen, die tödlichen Zuckungen. Bevor der Knabe die dankenden Augen schloss, unverwandt hielt er sie auf seinen Herrn gerichtet, malte er mit zitterndem Finger in den Sand der Steppe die Worte: »Für dich, nun nicht mehr Infortunatus, Fortunatus.« Unter Tränen setzte der Imperator selbst den Scheiterhaufen, aus Zeltstangen und Steppegestrüpp geschichtet, in Brand, der den kleinen Leib verzehrte. »Maximus, Artemidor, Infortunatus, »Ich habe kein Glück mit meinen Schützlingen«, sprach er traurig im Hinwegschreiten. »Oder vielmehr, mein Schutz bringt ihnen Unglück.« Dazu kam bei dem Feldherrn noch die furchtbar quälende Sorge, ob er denn jetzt wenigstens den richtigen, den nächsten Weg eingeschlagen habe. Da man auch nicht eines einzigen Einwohners mehr habhaft geworden war, fehlte es durchaus an Wegweisern, und Straßenkarten versagten in dieser Wüstenei. Ende von Band 3, Kapitel 40.